Prag, sagt man, ist eine schöne Stadt. Ist Prag eine schöne Stadt? Man sagt es. Man sagt auch heute noch, ist Prag eine schöne Stadt. Heute gerade und gerade heute wieder, wo sich so manches zu wandeln beginnt. Das goldene, das ewige Prag, barock und katholisch, monumental und lieblich, die Moldau-Stadt, Krone der Kunst. Gehen Sie nach Prag. Es ist immer noch eine zauberhafte Stadt. Das Wort zauberhaft hätte mich stutzig machen müssen. Kennen Sie Prag? Es ging mir mit Prag, wie es mir immer wieder mit fremden Städten geht, in die man plötzlich nach Jahrzehnten des Hörensagens verschlagen wird. Da ist nur Enttäuschung am Anfang. Man kommt an einem Nachmittag und es ist immer ein Sonntagnachmittag und Sonntagnachmittag sind alle Städte der Welt eine Hölle für Fremde. Man kommt einfach nicht rein, es regnet dazu und alles verwest so feierlich vor sich hin, weil doch Sonntag ist. Man ist natürlich mit einer ziemlichen Erwartung gekommen, das goldene Prag, barock und katholisch und immer noch zauberhaft, damals misslang mir alles. Man geht durch die Straßen, die leer sind und nass vom Regen. Man geht zum Wenzelsplatz und hält überall Ausschau zur Burg, zum Schloss und zum Veitsturm und läuft über so viele nasse Moldaubrücken, Heilige und Engel zur Seite, so marmornkalt wie in tausend Kirchen. Meine Rettung damals war ein Zeitungskiosk. Es gibt in Prag sehr viel weniger Blätter als bei uns und so ein Zeitungskiosk sieht deutlich blasser und schlichter aus. Keine Sünde lockt da in schöner Verworfenheit vom Papier. Immerhin, es gibt Zeitungen da und ich kaufte mir eine, weil ich mir sagte, du wirst dann später vielleicht telefonieren können. Ich kaufte mir Neues Deutschland. Dies ist kein Blatt, nach dem ich mir sehr die Finger lecke. Es ist mir einfach zu amtlich und stramm und erinnert mich zu sehr an den Osservatore Romano oder auch an den Limburger Bonifatiusboten. Es ist alles so stramm von oben herab, aber wenn man in Prag ist und die Sprache der Stadt nicht versteht und es ist Sonntagnachmittag und es regnet so leicht vor sich hin und man fühlt sich so sinnlos dabei, dann nimmt man auch das und sagt sich immerhin, die anderen müssen das täglich lesen, es kann dir einmal nichts schaden. Neues Deutschland berichtete schon damals von strahlenden Erfolgen des Sozialismus im Vorderen Orient, vor allem in Ägypten, wo die Amerikaner damals wieder eine ihrer unbeschreiblichen Dummheiten angestellt hatten. Das hatte auch Neues Deutschland erbittert und nun schrieben sie auf Seite 1 mit viel Fettdruck darüber und ich las die erste Zeile, die lautete, wie unser Nahostkorrespondent Lothar Kilmer aus Kairo meldet. Ich sah nur den Namen, an dem doch nichts Ungewöhnliches ist, las ihn immer wieder und wusste plötzlich, das war einmal da, den gab es einmal in deinem Leben. Natürlich, das könnte er sein. So fällt man zurück, rutscht durch die Schächte der Zeit wie im Fahrstuhl, blitzschnell nach unten, wo immer nur Kindheit ist, dick und rührend und breich. Und so wusste ich plötzlich, mit einem unbeschreiblichen Gefühl von kindlicher Rührung, natürlich, das könnte Vanya sein. Jetzt hast du endlich eine Spur von ihm nach 20 Jahren. Focken war unser Lehrer für alte Sprachen. Oberstudienrat Focken war noch vom alten Schlage preußischer Bildungsmänner. Ein Zug von humanistischer Hilflosigkeit und evangelischer Innerlichkeit umgab ihn, wenn er mit einem verschämten Heil Hitler unser Klassenzimmer betrat. Er versuchte, das rasch zu erledigen. Er trug Wickelgamaschen und eng anliegende grüne Försteranzüge mit hoch aufgesetzten Taschen. Das gab ihm, der damals schon Ende 50 war, etwas zugleich gediegen Deutsches und Greisenhaftes. Die Dünnheit der Beine und die Schmächtigkeit evangelischer Männerbrust werden in solchen Roben der Zeit ganz offenbar. Herr Focken war unser Lehrer für alte Sprachen. Er war der Mann, der uns die wunderlichen Sprüche beibrachte, diesen schön gearteten Schmus des deutschen Bildungsbürgertums, den wir das unverlierbare Erbe nennen. Von Xenophon bis Erasmus, von Tacitus bis Luther, vom evangelischen Gesangbuch bis zu den Brüdern Grimm fand er alles tief und ernst und beherzigenswert und legte es auch uns an das Herz. Auch sang er gern, sang noch 1936 zur Eröffnung der Lateinstunde mit hoher mutiger Stimme, Herr, deine Güte währet ewiglich, sang es einsam und voller Zuversicht, hielt die Hände dabei fest und doch etwas gespreizt über den Leib geschlossen, dein rechtes Auge schielte etwas hellblau nach außen, so dass man nie wusste, wohin er bei solchem Gesang sah, es war auf jeden Fall immer oben. Herr Fockens Beziehung zum neuen Staat formulierte sich in dem einen Satz, mit dem man in Deutschland schon ganze Generationen fröhlich ins Grab geschickt hat, mens sana in corpore sano. Herr Focken war gleichermaßen für Plato, für Luther und Walter Flex. Er hatte den Ersten Weltkrieg als Freiwilliger mitgemacht, fröhlich und gottesfürchtig, wie er sagte, und war da in einer Art deutscher Innerlichkeit deutlich bestärkt worden. Kerle, sagte er manchmal und verzerrte dabei seinen Mund zu einer Grimasse wilder pädagogischer Entschlossenheit, die uns Jungens heimlich zum Kichern brachte. Kerle, denkt an Walter Flex, ein gesunder Geist kann doch nur in einem gesunden Körper wohnen. Dabei war es, als krachten alle seine Glieder, er riss sich entschlossen hoch. Eines Tages kam Herr Focken nicht allein, wie soll ich das je vergessen. Es war in Berlin, es war im Herbst 36, kurz nach den Olympischen Spielen. Es war in der Obertertia des Grunewald-Gymnasiums, das heute Walter-Rathenau-Schule heißt, weil gleich um die Ecke in der Königsallee einmal Walter Rathenau erschossen worden war. Damals wussten wir nichts davon. Herr Focken kam mit einem Stoß schwarzer Schulhefte, kam mit seinem Gesangbuch unter dem Arm und kam mit Vanya. Der sah aus wie Kaspar Hauser, nur etwas kleiner. Es war von unbeschreiblicher Komik, als die beiden plötzlich im Türrahmen standen und Heil Hitler sagen wollten. Herr Focken rutschten dabei nämlich die Schulhefte aus dem Arm. 29 schwarze Diktathefte klatschten zu Boden und der Neue stürzte sich eilfertig wie ein Wiesel darüber, um das Malheur rasch zu beheben. Er ruderte mit beiden Armen in dem Haufen, schob alles zusammen und ließ alles wieder neu fallen und tat dies mit einer Geste atemloser Behilflichkeit, die ihre eigene Ergebnislosigkeit zugleich zu parodieren schien. Die Abolos, der Schalk und Durcheinanderwerfer, war gekommen. Ein Neuer, sagte Herr Focken, indem er mit seinen dünnen Beinen elegant über den schwarzen Haufen hinwegstieg und das Gesangbuch aufschlug. Dann sang er und sah nur nach oben. Er sang jetzt auch für Lothar Kilmer. Der Neue war klein, breit und bräunlich, hatte einen stämmigen und untersetzten Körper und kurze, kräftige Glieder. Die Haare hingen ihm wirr ins Gesicht und wuchsen ihm zottig im Nacken. Am Hals hatte er einen großen Leberfleck. Er war durchaus ungepflegt. Er schien aus einer anderen Welt zu kommen. In unserer Schule wirkte er reichlich derb. Bei uns waren die meisten damals sehr fein und adrett, gehobene Klasse, Söhne der preußischen Bourgeoisie, glatt und mit einem Zug flacher Herrenhaftigkeit schon mit 16. Söhne von Fabrikanten, von Landgerichtsräten und Offizieren, die später einmal wie ihre Väter des Morgens eine Stunde reiten oder Tennis spielen und sich nach Dienst zu Herrenabenden am Roseneck treffen würden. Grunewald war damals sehr fein, Wassergrundstücke mit großen Parks und alten Villen rund um den Hasensprung, evangelisch, preußisch und etwas junkerhaft. Es war wohl die letzte Stunde jener Klasse, die dann im 20. Juli 1944 unterging. Es war Elite, wie man bei uns sagt, und ich gehörte nicht zu ihr. Ich merkte das bald, ich gehörte zu dem Neuen. Ich wusste eines Tages, dass ich zu ihm gehören würde. Er war kaum 3 oder 4 Wochen bei uns und saß längst mit mir auf derselben Bank. Ich hatte ihm bei diesem langweiligen Xenophon kräftig vorgesagt, da schickte mir der Neue einen Zettel herüber und darauf stand, ich heiße Vanya, sag es niemanden. Da spürte ich, dass er der Freund meiner Jugend werden würde. Weiß man, was Freundschaft eigentlich ist? Was ist das? Da schießt was zusammen, da fällt was in eins, da bindet sich was, das draußen immer getrennt bleiben wird. Im anderen suchen wir immer unsere eigene, unsere andere Möglichkeit, die wir nicht leben. Vanya war meine andere Möglichkeit, die zu leben ich nie die Kraft gehabt hätte. Er war auf eine unerhörte Weise gegen die Ordnung damals. Ich erfuhr es erst langsam und das zog mich an. Er war vollkommen anders und besaß so ziemlich alle Fehler, die man damals in Berlin-Grunewald unter Adolf Hitler haben konnte. Er kam aus proletarischen Kreisen, er war halb Jude und halb Russe und seine Mutter, so kicherten die von Kleists und von Mansteins heimlich in der Pause, seine Mutter sei eine Arbeiterin, ein Fräulein Arbeiterin aus Halensee. Eine Weile ging das Gerücht, dass er ein unehelicher Sprössling des sowjetischen Kommissars für das Äußere Litwinow sei. Es war ein abenteuerliches Gerücht. Es wurde nie zwischen uns geklärt. Er verweigerte mir jede Auskunft über seinen Vater. Der Vater war Vanyas schwacher Punkt. Ich sollte das erst sehr viel später merken. Vanya war die Inkarnation des Außenseiters. Er passte nirgends hin und hatte doch aus diesem Geschick eine wunderbare Position der Unabhängigkeit gemacht. Er war vollkommen frei und genoss mit einer grimmigen Lust die Freuden der Freiheit. Er hatte Lust zu leben, Lust da zu sein, Lust, die Welt an sich zu reißen. Er war gesund, kraftvoll und von herrlicher Einfachheit. Alle Zweifel und Fragen lösten sich bei ihm in einem Grinsen auf, in der Art, wie er eine Grimasse schnitt. Er liebte das Leben, ging schwimmen, rudern und boxen. Schon mit 17 hatte er eine Freundin, mit der er am Wochenende schlief. Am Montagmorgen trafen wir uns um 7:30 am Bahnhof Halensee. Dann kam er, immer etwas verspätet, immer unausgeschlafen und etwas zerzaust, und erzählte mir, während wir den gemeinsamen Schulweg begannen, von den unterschiedlichen Freuden des frühen Ehelebens, was er bei Frauen bevorzuge und was nicht. Kennerschaft lag darin, und dann, während wir schon auf der Schultreppe waren, ging er auf Trotzki über und berichtete von einer geheimnisvollen Verschwörung zwischen Trotzki und Hitler. Das alles war weit weg von mir. Ich ging still neben ihm, hörte seine dunklen Laute und hatte Angst vor der Lateinstunde und Angst vor dem Griechischen. Damals waren wir 18. Vanya wurde für mich zu einem Abenteuer, in das ich mich tief verstrickte. Er besaß so viel Leben, das ich nicht erreichte. Er war einfach da, vollkommen da. Er ließ sich durch nichts in der Welt von seiner Entschlossenheit abbringen, das Leben schön zu finden. Er war eigentlich hässlich, aber die Kraft, mit der er das war, machte ihn nur männlicher. Er war nicht klug und hatte im Grunde schon damals eine stümperhafte Bildung, aber er wusste, worauf es im Augenblick ankam, und stellte unseren Lehrern, die er verachtete, in heiklen Situationen überraschende und verwegene Gegenfragen, die sie verwirrten. »Schön und gut, du bist ganz gescheit«, sagte er manchmal zu mir, »aber es fehlt dir einfach das Beste.« »Das Beste«, fragte ich, »was ist das?« »Die Lust«, sagte er, und ich wieder, »die Lust wozu?« »Zum Wahnsinn«, sagte er, »zum Wahnsinn?« »Ja«, sagte er, »man braucht ein Stück Lust davon, ein Stück wahnsinnige Lust, um hier zu sein.« Natürlich wurde ich ihm hörig. Ich verfiel ihm auf eine langsame und unentrinnbare Weise. Nur mit 18 kann man so hilflos dem anderen verfallen. Später gibt man sich nicht mehr so auf. Wenn ich zu ihm ging, gab ich mich auf. Es war immer eine Reise in eine andere Welt. Ich war da nur voll Staunen. Vanya wohnte hinter dem Bahnhof Halensee in der Westfälischen Straße in einem schäbigen und düsteren Hinterhaus. Nie war ich bisher in solche Straßen gekommen. Es roch überall nach Armut und Alter, schwere, knarrende Türen, ausgetretene Treppen, Kohlgeruch im Haus. Man musste 4 Etagen hochsteigen und stand dann vor einer blinden, altmodischen Glastür, an deren Pfosten viele Visitenkarten mit Reißzwecken befestigt waren. Ein älterer Mann öffnete mürrisch und musterte mich misstrauischen Blickes. Im Flur hingen vor den Zimmertüren ausgefranste Teppiche, Musikinstrumente und Tabakspfeifen an den verschmutzten Wänden. Es roch aus der Küche, eine Frauenstimme sang, und dann trat Vanya hinter einem dieser zerfransten Teppiche hervor. Er war auf eine abenteuerliche Weise verkleidet. Er trug einen roten Russenkittel mit einem verwegenen Halstuch, er trug kurze grüne Hosen und hatte die nackten Beine in Filzpantoffeln gesteckt und sagte, »Komm, komm doch hier rein«, sagte es einladend und fremd, so als hätte er nicht noch heute Morgen mit mir auf derselben Schulbank gesessen. Er war hier ein anderer, war fremd und geheimnisvoll und führte mich in ein Reich, das ich nicht kannte, das mich lockte und ängstigte. Er war vollkommen anders. Es war wie eine Opiumhöhle der Armen. Alles nur Bretter, Kisten, zerfranste Stoffe, Kissen, Teppichfetzen und viele zerlesene Bücher am Boden. Es gab keinen Tisch, keinen Stuhl, alles war auf dem Fußboden ausgebreitet, eine Welt zum Hocken, zum Liegen, zum Schlafen. Unter dem Fenster war etwas Bettähnliches eingerichtet, eine Matratze mit vielen Kissen und wirren Decken lag da auf dem blanken Boden, in der Ecke brodelte ein Samowar. Vanyas Welt war eine skurrile Mischung aus russischem Anarchismus und Alt-Berliner Proletariat. Mitten unter Hitler lebte er hier mit seiner Mutter jenen wilden, romantisch-proletarischen Stil der 20er Jahre weiter. Sein Zimmer war eine Bühne privater Sozialrevolution. Nie hatte ich geglaubt, dass es so etwas in Deutschland gäbe. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass so etwas so nah bei Eichkamp liegen könnte. Bei uns war alles brav und bieder, hell und hoch und von abscheulicher Mittelmäßigkeit. Alles starr und steif und leer, ein Haus wie das andere, eine trockene Bürokratie des Daseins. Hier bei Vanya war Wildheit, war Chaos, ein Abgrund von Rätseln und Unbegreiflichkeiten. Ich musste wohl diesem Abgrund damals verfallen. Ich besuchte Vanya immer öfters. Ich tat es heimlich und mit schlechtem Gewissen, und immer öfters geriet ich in seinen Bann, in den Bannkreis dieser verwegenen Armseligkeit, die so viel unerforschten Reichtum des Lebens verhieß. Vanya kochte Tee und begann mir dabei Vorträge über die Kultur des Tees zu halten. Er holte ein altes, zerfleddertes Inselbändchen hervor und begann vorzulesen Okakura Kakuzu, das Buch vom Tee. Und später dann holte er aus dem Flur eines der Musikinstrumente von der Wand. Es war eine Balalaika, wie er mir erklärte. Ich hatte das Wort nie gehört. Und dann begann er Lieder zu singen, die ich auch noch nie gehört hatte und deren Worte ich nicht verstand. Denn es waren russische Volkslieder, die waren dunkel und schwermütig, waren wild und bisweilen von einer Zartheit, die ihm immer misslang. Vanya war jetzt weit weg von mir, war ein Reiter, ein Kosak, ein Fürst, ein Bauernsohn, der von einer fremden Heimat sang. Er war ein Dichter, der von fernen Revolutionen, von Bürgerkriegen, von Flucht und Hunger und Liebe sang. Es war eine seltsame und fremde Welt. Er zupfte an den Saiten und übersetzte dazu leise manche Zeilen. »Wenn du, Parascha, mich lieben wirst, werde ich mich fühlen wie ein General, ja, wie ein General.« Und wenig später lachte er dann, schob alles unwirsch beiseite und steckte sich eine Papyrossi an, die Art, wie er zuvor mit seinen kurzen, plumpen Fingern das kleine Pappröhrchen einknickte, zeigte mir seine vollkommene Überlegenheit. In seiner Armut war er hier ein König. Natürlich sahen meine Eltern diese Freundschaft mit wachsendem Unmut. Es missfiel ihnen, den Sohn, der vielleicht einmal ein Geistlicher oder wenigstens ein Beamter werden sollte, in so ungeratener Gesellschaft zu sehen. Der Umgang war schlecht. Vanya war ihnen fremd und unheimlich. Wir sind nun schon 19 und stehen kurz vor dem Abitur. Er ist etwas größer und breiter geworden, hat schon den Anflug eines kleinen und wilden Schnurrbartes um die Lippen und ist noch immer ungekämmt und pelzig im Nacken. Wir sind in meinem Zimmer, das hell und fade und farblos ist. Ich lese ihm Nietzsche vor und Hölderlin und versuche mit den hilflosen Gebärden des Idealismus, ihm meine eigene, verstiegene Bürgerwelt deutlich zu machen. Ich spreche von Zarathustra und vom Übermenschen. Menschen und dass wir uns alle über uns selbst hinaus entwickeln müssten, auf eine ferne und letzte Möglichkeit hin. Auch Rilke ist da im Spiel. Vanya hockt auf dem Fußboden, er mag keine Stühle, er raucht aus einer selbstgeschnitzten Pfeife ein billiges Kraut und starrt stumm vor sich hin. Er trägt jetzt einen blauen Russenkittel und derbe braune Hosen, die in einer Art selbstgeschusterter Schaftstiefel stecken. Er raucht nur und schweigt und spuckt manchmal vor sich hin, und in diesem Spucken wird mir meine Hoffnungslosigkeit je offenbar. Es ist alles so sinnlos und leer, was rede ich da? In meinen Worten ist Ohnmacht. Ich lasse Hyperion und Zarathustra fallen, gehe ans Fenster und höre, wie Vanya das Lied zu summen beginnt. Er summt tief und schwermütig das Lied von damals. Ja, werde ich mich fühlen wie ein General. Ich spüre eine dunkle Qual in mir, eine schreckliche Wut. Ich sehe auf die Eichkamper Straßen alles Sackgassen, alles Irrtümer, alles Fehlwege, auch wenn man sie mit Hölderlin und Nietzsche ausschmückt. Eichkamps Straßen führen alle ins Nichts. Hier ist kein Leben, und ich beginne plötzlich Vanya zu hassen. Ich hasse ihn, er macht mich so hilflos und ohnmächtig und ist mir so überlegen. Ich laufe weg, laufe die Treppe herunter. Meine Mutter steht unten in der Küche am Herd und rührt in einer schlesischen Suppe und sagt, muss das denn sein, dass du ihn immer wieder hierher bringst? Er soll doch ein Halbjude sein. Mein Gott, Junge, du wirst uns noch alle ins Unglück stürzen. Unglück begann schön und geheimnisvoll, und eigentlich war es nur Vanyas Unglück. Es betraf mich nur am Rande. Wir sind jetzt 20, wir haben Herrn Focken und Walter Flex längst überstanden, die Schule ist aus, das Leben, auf das wir so lange und umständlich vorbereitet werden, beginnt nun nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Mein Leben ging damals steil empor. Wie alle Deutschen wollte ich hoch hinaus. Ich begann ein Studium der Philosophie. Ich las Kant und Hölderlin und Nietzsche, und des Abends besuchte ich heimlich Vanya, den ich hasste und den ich liebte und von dem ich nicht freikam, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Vanya hat sich seit unserem Abitur geändert. Er ist ernster, verschwiegener geworden, ein Zug von Verschlossenheit liegt in seinem Gesicht, und als ich eines Abends, es ist April 39, bei ihm klingle, weiß ich mit einem Mal, die Zeit der Kindheit ist vorbei. Es ist still in seiner Wohnung, in seinem Zimmer brennen Kerzen und wie früher liegt alles auf eine abenteuerliche Weise bunt auf dem Boden, aber eine Frau ist dabei. Sie hockt auf der Matratze im Halbdunkeln und ich erkenne sie erst nach einer Weile an dem Zigarettenrauch, der über der Matratze langsam nach oben zieht und Vanya sagt, das ist Annie Korn und zu ihr sagt er, das ist er also, Musch, sieh ihn dir an. Und dann gab es später ein langes Abendessen, das Annie Korn hinter den abenteuerlichen Vorhängen im Flur geheimnisvoll zubereitete. Es war ein fremdartiges und scharfes Zeug, das mir lange auf der Zunge brannte, Couscous oder so ähnliches, mit viel Knoblauch und Pfeffer. Dazu gab es Wodka und Papirossi und Annie Korn las später etwas von Gorki vor. Sie ist blond und mager, hat einen scharfen Zug zwischen Mund und Nase und wirkt eigentlich viel älter. Sicher ist sie schon 30, Vanya ist in ihrer Gegenwart stiller und nicht mehr so bestimmt. Sie übt irgendeine Macht über ihn aus, die ich nicht kenne. Es gibt da ein Band zwischen ihnen, das ich sehe und doch nicht begreifen kann, ein Band stiller, verschwiegener Vertrautheit, das man an all ihren Regungen spürt und das mich ausschließt und einfach draußen lässt. Etwas wie Enttäuschung und Eifersucht ist in mir. Schließlich, es ist schon nach Mitternacht, legt sie plötzlich das Buch weg, holt hinter dem Kopfkissen eine Aktentasche vor, hockt sich im Türkensitz auf die Matratze, zündet sich wieder eine Papirossi an, sieht mich plötzlich scharf an, atmet den Zigarettenrauch tief ein und lässt ihn stoßartig und scharf wieder aus dem Munde kommen und sagt dann ins Dunkle hinein, nicht wahr, Sie werden jetzt mit uns arbeiten, Sie sind doch einer von uns. Und ich verstehe das nicht, weiß gar nicht, was sie meint und was sie hier will und blicke hilflos zu Vanya hinüber und höre Vanya sagen, natürlich wirst du jetzt für uns arbeiten, nur bitte frage nicht viel. Auf solche Weise geriet ich im Frühjahr 39, das Protektorat Böhmen und Mähren war eben ins Reichheim gekehrt, in eine illegale Gruppe, die mitten in Deutschland und mitten im Dritten Reich gegen Hitler arbeitete. Ich war sehr erstaunt. Ich habe sie niemals gesucht. Ich habe sie niemals gefragt, ich bin niemals ein Held gewesen, ich rutschte so rein. Ich hasste diesen Staat, aber dass man gegen ihn etwas tun könnte, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Was von oben kam, kam doch immer von oben, war Schicksal, Fügung oder Gnade. Es war auf jeden Fall immer verhängt, wie es uns schon Herr Focken von den Helden Griechenlands erzählt hatte. Alles ist Schicksal, wisst ihr das nicht? Nie hätte ich gedacht, dass man gegen Hitler etwas tun könnte. Nie hätte ich geglaubt, dass er kein Schicksal wäre. Er war doch so groß wie die Götter Griechenlands und noch viel mächtiger. Aber ich nahm doch die Briefe, die Annie Korn später aus der Aktentasche auspackte. Sie waren sorgsam verschlossen und verschnürt. Es waren 12 oder 13 Briefe. Die Kuverts waren hellgrün, waren fest verschlossen und zeigten keine Aufschrift. Sie hatten kleine Nummern an der Stelle, wo sonst die Briefmarken hinkommen. Die Nummern musste ich später wieder ausradieren und ich nahm die Liste, die sie mir gab und trug die Briefe in den nächsten Tagen nach dieser Liste aus und radierte die Nummern sorgfältig aus und sah so viel fremde Häuser. Berlin ist so groß und weit wie die Welt und hat so viele Haustüren wie die Welt. Man kann da sein ganzes Leben lang Briefe austragen. Es war wohl so eine Art Kurierdienst, für den sie mich ausersehen hatten. Und später begann dann die Sache mit den Flugblättern, die uns allen ganz rasch das Genick brach. Wir wurden eines Tages alle verhaftet. Das zerbrochene Haus von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Ich glaube, es ist einfach die Zeit, Vanya. Diese verrückte, größenwahnsinnige Zeit, die uns fraß und wieder erbrach und an fremde Ufern spuckte. Nun riechen wir beide ziemlich abscheulich nach Zeit. Du riechst nach dem Osten und ich nach dem Westen.